Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Jorgensen, also bitte mal Wasser in den Wein. Sie sind ein guter Ermittler, der Beste vielleicht, aber Sie sind seit Jahren im freien Fall. Okay, einst die große Nummer bei Europol. Und dann? Koks, Suff, Degradierung, Mann. Sie haben sich vor Studenten mit der Dienstvorschrift eine Zigarre angezündet und die war dann auch noch Schmugglerware aus der Asservatenkammer. Nun ja, sie waren lange gelagert, gut gelagert, trocken bei steter Temperatur. Und da meinte ich... Jorgensen. Gut, Sie haben recht, es war ein Fehler. Ich hätte mir eigene kaufen sollen. Chefin, echt mal, du kloppen Sie Snaps doch nicht so seine fiesen Akten um die Ohren. Bisher hat er doch jeden Fall gelöst. Jeden. In der Hälfte der Fälle war ja selbst der Fall. Ich bin jetzt alt, war aber mal teuflisch wild. Könnten wir uns nicht darauf einigen? Nein, kein Film. Keinen Film über Sie. Mein letztes Wort. Mir will scheinen, Sie sämen sich für mich. Nein, ich nicht. Sie nicht? Mhm. Wieso habe ich dann das Gefühl, in der nächsten Sekunde gedemütigt zu werden? Tief gedemütigt? Herrgott nochmal, weil Sie nicht vorzeigbar sind. Ich wusste es. Meine Mutter hatte recht. Politisch nicht vorzeigbar. Snaps, ich habe Sie eingestellt. Ja, aber wissen Sie, mit welchem Kampf und Krampf? Schon vergessen? Vom Polizeipräsidenten bis runter zum letzten Bürgermeister, egal ob grün, ob schwarz, nicht tragbar. Baut der Mist, fällt das uns auf die Füße und er wird Mist bauen. Und jetzt sollen Sie breit von der Leinwand grinsen? Vergessen Sie es. Rappeck, Mordkommission, ich höre. Tut mir leid, Morten. Oh, wirklich. Oh, Chefin, ganz mir tut es leid. Ich wusste gar nicht, was für eine wunderbare Fürsprecherin ich habe. Ich fühle mich gehalten, ein klein wenig adoptiert sogar. Okay, beruhigen Sie sich. Rühren Sie nichts an, wir kommen. Kollegen, Drehschluss, sag mal, letzte Klappe. Ich denke, das habe ich jetzt verstanden, liebe Rappek. Die Kamera liebt mich, die Politik nicht. Ihr Regisseur wurde aufgefunden, tot. Muss wohl schlimm aussehen. Ich habe gesagt, wir sind gleich da. Sind wir? Da sind wir. Sie fahren. Schnapp Sie, nehme die Kaffee besser. Schwenkfutter. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Regie Alexander Schumacher. Stacheldraht auf den Zäunen, Überwachungskameras. Ist das hier noch ein Bauernhof oder schon eine Burg? Die Landsitze der Altberliner Kunst. Tun sie nicht so neu. Immerhin belebt es die toten Höfe. Und, wie sieht's hier aus? Na, am Hammer, spitze Seite. Mehrere Schläge frontal ins Gesicht. Der erste hätte gereicht, ein Overkill. Der oder die hat noch wie irre weitergemacht, als der Mann schon lag. Todeszeitpunkt? Ja, also Pi mal Daumen, plus Leichenflecken und Madenbefall vor 2 Tagen, schätze ich mal, Rob. Was ist das hier für weißes Zeug überall? Waschpulver? Mehl. Das versaut uns empfindlich, die Spurensuche. Ein Profi? Ja, weil ein Profi ja immer einen Zentner Mehl mit sich führt. Nein, hier ist was schiefgelaufen. Erst die Tat, wahrscheinlich im Affekt, danach musste man noch mal her. Räumkommando. Die Festplatten der Überwachungskameras holen, Mehl streuen, sauber machen. Naja, sauber machen. Die Mama muss dann von sich selbst schlecht geworden sein. Hier liegt jedenfalls was neben der Leiche, was eindeutig... Ja, Entschuldigung. Also wie ich den Herrn Fengler hier finden tat, da musste ich mir... Dich hinpacken und erstmal kräftig reiern, verstehe. Aber schönen Dank auch, Mandy, muss ich das Zeug nie weiter fotografieren und eintüten. Aber ich bin doch die Maike... Nicht Mandy, Maike Schneider. Klar, Maike Schneider und Kollegin Rappek, ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sich etwas weniger räudig ausdrücken würden, ja? Ja, benimm, weil jeder Rufknicks bringt uns weiter. Wie alt sind Sie, Maike Schneider? 18? Noch nicht so richtig, wie? Aber Sie freuen sich schon drauf. Ja. Maike, das ist ja ein Mordfall. Uns interessiert da mal weniger, ob Sie mit einem korrekten Arbeitsvertrag für Herrn Fengler gearbeitet haben. Sagen wir, Sie haben ihm im Haushalt geholfen. Mhm. Wie oft in der Woche? Montag und Freitag. Die Weekend-Party-Variante. Freitag, um das Haus aufzustylen, Montag, um die Flaschen und Trümmer zu räumen. Sah es schlimm aus an den Montagen? Aber hallo, manchmal tat ich die Flaschentonne ja nicht mehr zukriegen. Ich Trottel. Ich kann nirgendwo sein, ohne eine Sauerei zu veranstalten. Wo finde ich einen Lappen? Unter der Spüle, glubbig. Das glauben Sie? Sollte eine waschechte Haushälterin das nicht wissen? Sie wollten zum Film, nicht wahr? Ich kann mich ja irren, aber so frisch geschminkt und manikürt geht man nicht an die Putzlappen. Das ist nicht so, wie Sie vielleicht denken tun. Ich tu Schnittlisten und Material ordnen und auch mal Lichtdubel machen oder Ketering, aber ey, nur Schweinkram. Der Tim war voll in Ordnung. Das ist nur, weil mein Vater eben, der muss das nicht unbedingt wissen. Jedet, ich krieg sonst krass den Ärger. Krass? Maike, noch mal krass deutlich, du sagst ja in einem Mordfall aus. Langsam, liebe Kollegin. Und Ihr Vater, Maike, also der will Sie wohl nicht so gern im Filmgeschäft sehen? Ach nee, das ist ihm egal. Der ist den ganzen Tag bei den Hof zu versaufen. Den Hof? Diesen Hof? Ich dachte, der gehört Herrn Fengler. Ja, jetzt. Aber vorher tat er uns zu hören. Tim hat uns abgekauft. Und anfangs war Papa ja voll zufrieden gewesen mit dem, was der Hof uns eingebracht haben tat. Aber nun war es ihm plötzlich zu wenig. Und jeden Tag wird es ihm zu weniger. Lassen Sie das Mehl in Frieden. Was war das denn gerade? Ist da noch jemand? Ich war's! Hallo? Ich hab den Mann erschlagen! Bitte, wo sind Sie? Diesen Sack! Ich glaube, die Dame ist der Holunderbusch. Quarkhollerbusch! Ich bin hier oben! Jetzt in meinem Baumhaus. Oma, lass mal gut sein! Ich komm schon klar! Oma? Baumhaus? Eine erfreulich rüstige Oma? Rüstig? Ja, beweglich, gut bei Kräften, fit. Naja, nee, besoffen ist er. Ach, die Oma auch? Der jetzt nicht so gut. Die ist krank, Krebs und so. Aber das ist eine Liebe eigentlich. Ich hab das Arsch mit Axt erschlagen. Immer rin in die Berliner Visage. Immer rin. Lass das Mädel in Ruhe. Oma, Mann, du hast ja keine Axt. Der Stiel ist ab. Liebe Frau Schneider, wollen Sie nicht lieber hier herabsteigen und zu uns herunterkommen? Das ist doch keine Sache so über Kopf. Soll ich Ihnen herunterhelfen? Ich komm rüber und helf Ihnen runter. Na, dann fängst du die Ohren an. Aber Frau Schneider, wenn Sie es waren, können wir Sie da oben doch ja nicht ordentlich verhaften und einsperren. Nicht? Nee. Na gut, ist was dran. Ich komm runter. Klasse. Mann, Oma, ey. Sie wollen hier weg, Maike, richtig? Egal, ob zum Film oder sonst wohin, Hauptsache hier weg. Wieso? Haben Sie was für mir? Eine Stelle? Ich mache auch alles, wirklich alles. Außer nackig, das mache ich nicht. Ja, kann durchaus sein. So habe ich mich auch immer beworben. Grimme-Preis. Einmal voll, dreimal nominiert. Einer der ganz, ganz Großen in der Branche. Nur eben schon ein bisschen her. Noch nicht ganz runtergeknallt ins sogenannte Kreativprekariat, aber... Wissen Sie, wie schwer das ist? Irgendein Begriff davon? Die Printjournalie ist sowieso erledigt. YouTube, Blogs, epidemisch, Hirnseuche und immer mehr sogenannten Bürgerjournalismus, ja? Alles will geile Sensation. Frau Herrmann, Sie waren Tim Fenglers Dramaturgin. Ich wüsste nun gern... Oh ja. Die Trennung von Meinung und Nachricht, das war mal das Gesetz. Der hippokratische Eid der Innung. Trennung von Meinung und Nachricht. Mann, die good old days. Aber jetzt? Was ist jetzt? Immer höherer Druck, immer heftigere Geschwindigkeit. Aber die Wahrheit, Herr van de Jürgensen, die Wahrheit. Ja. Das ist nicht einfach mit dem Smartphone draufhalten. Das ist Recherche. Emily. Lange, geduldige Arbeit. Ochsentour. Aber alles will immer nur noch schnell, schnell und live, live, live. Keiner geht mehr drüber, denkt nach. Hauptsache, er geht als Erster über die Ziellinie. Enthauptungen, Erschießungen, zerfetzte Leichen. Alles schnell am Netz, als du Bab sagen kannst. So ist das so. Er ist wirklich tot, nicht wahr? Das ist... Oh Mann. Könnten Sie mich mal ganz kurz festhalten? Oder singen? Irgendein blödes, einfältiges Melodiechen? Summen reicht auch, könnten Sie? Emily, ich ermittle hier. Entschuldigen Sie, ist mein erster Toter. Peinlich, ich meine, wo ich doch eigentlich dauercool sein sollte... Wie halten Sie das aus jeden Tag? Och, Dehnübungen und sonntags stramm Kirchenchor. Wenn wir jetzt bitte zu meinen Fragen zurückkehren könnten. Woran arbeiten Sie und Tim Fengler? Große Schnauze. Bitte? Die legendär große Klappe des Morten Snaps van de Jürgensen. Sie halten es gar nicht aus oder nur schlecht. Sie verbellen es mit ihrem Straßenköter-Sarkasmus. Morgens Vigil als Aufpuschmittel, abends das Dienst-Snapskin als Downer. Dazwischen eine Mischung aus Frust, Langeweile und Remi-Demi. Filmisch hochinteressant. Ihr Absturz ist exemplarisch. Danke. Man tut, was man kann. Aber ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Und ich habe Ihnen geantwortet. An Ihnen arbeiten wir. An Ihnen und Ihren Kollegen. Der Star der Pampa. Arbeitstitel. Ja, Holmes, auch wir recherchieren. Im Internet sind Sie nicht zu kriegen. Haben Sie überhaupt einen Anschluss? Egal. Nur mal ein Tipp unter Kollegen. Achten Sie auf Ihren Hausmüll. Darf ich Sie Morten nennen? Nein. Wusste ich. Schön für Sie. Nun will ich aber auch was wissen. Ja, er hatte Feinde und nicht zu knapp. Beim Film hat man eigentlich nichts anderes. Geht immer um Rechte, Geld, wer mit wem, Ego. Nur Sie waren da anders. Ja, immer an seiner Seite, immer seine Muse, ständig in Kontakt. Kann man so sagen, ist das schlimm? Sie können doch Frau Kleberg, Ihre Chefin, auch ganz gut leiden. Ja, wir arbeiten nur, um nicht gleich zu heiraten. Und wir telefonieren auch täglich. Sie auch? So ist es. Ja, das hört man gern. Und es stimmt sogar. Im Prinzip. Sie wissen ja, im Internet bin ich nicht vorhanden. Meine Kollegin Rappig dafür umso mehr. Und die hat mit 2-3 Klicks Herrn Fenglers Telefon- und Mailinglisten besorgt. Der Mann telefonierte ja wie der Teufel. Und in der Post staut sich nun alles zurück. Und? Ohne Kontaktpflege läuft bei uns gar nichts. Sie fehlen. Seine Muse fehlt. Alle Welt versucht, ihn zu erreichen, sie aber nicht. Nicht in den letzten 2 Tagen. Ja, was weiß ich? Hatte ich eben zu tun. Bin ja nicht seine Leibeigene. Außerdem war er ja tot. Nicht wahr? Unsere Forensiker meinen das jedenfalls nach erstem Augenschein Todeszeitpunkt vor ungefähr 2 Tagen. Aber woher konnten Sie wissen, dass er gar nicht zurückrufen kann, Emily? Woher? Muss ich jetzt diesen Fernsehsatz sagen? Kein Wort mehr ohne meinen Anwalt? Weiß ich nicht, Emily. Ich kann Sie freilich auch in den Arm nehmen und was Einfältiges brummen. Mal Zwischenfrage. Wenn ich Ihnen hier bei den Ermittlungen ein bisschen helfe, kriege ich dann die Exklusivrechte? Zwischenantwort? Nein. Also, warum die Funkstille zwischen Ihnen und Herrn Fengler? Herrje, weil wir uns gefetzt haben. Gestritten, angeblökt, gehauen. Nee, gehauen nicht, einfach nur inhaltlich. Inhaltlich? Ja, ist Film eben. Wiederholen Sie ab jetzt immer mein letztes Wort? Ist das jetzt so eine Art Verhörtrick? Drehen Sie mir gleich die Lampe ins Gesicht? Hier bin ich. Ruth Schneider, geborene Müller, meldet sich zum Haftantritt. Nüchtern samt Zahnbürste und langen Nachthemd. Ja, vorbildlich, Frau Schneider, aber ja. Sie sind ein wenig zu früh. Ich bin hier gerade noch inmitten... Das ist... Bitte? Das ist... Die Schnalle ist neulich Nacht beim Fengler auf dem Hof rumgekraucht. Die hatten Todjahrung. Aber wollten Sie das nicht selbst erledigt haben? Mit der Hausaxt? Sie erinnern sich? Na ja... Genial. Einfach genial. Darf ich ihn mit dem Handy filmen? Schade ums Gerät. Zurück zu Ihnen, Frau Schneider. Also, Na ja, blöde wie ihr Polypnummer seid, habe ich nicht gedacht, dass ihr das Aas auch schnappen tut. Bevor das Mädel dran glauben muss. Aber nun ist ja alle gut. Mein Glückwunsch, Herr Wachtmeister. Saubere Arbeit. Gehen wir beide auf ein schnelles Blondes und einen kurzen. Ich nehm's auch auf meinen Deckel. Sei heiter, es ist gescheiter als alles Gegrübel. Gott hilft weiter, zur Himmelsleiter werden alle übel. Ja, das tat ich mir mal auf ein Handtuch stecken wollen. Gott und Himmelsleiter also da. Was die Maike ist. Also die tät mal gleich das Gotteshandtuch nehmen und in die Tonne kloppen. Maike hat's nicht so mit Gott. Ihr Vater Robert, also mein verkommener Schwiegersohn jetzt, der tat ihr sämtliches Geglaube und Rumgeträume bei Zeiten ausdreschen. Mit dem ersten Buch von dem Harry Potter. So ein dickes Buch und so ein kleiner Hintern. Aber ich kam nicht zwischen. Und ihre Mutter, also meine Tochter, also auch nicht. Dabei wollte es die Maike dazu mal sogar auf Englisch lesen. Naja, ist so. Ich bestell mal jetzt noch einen kurzen. Sie auch? Nee? Na gut. In kurzer. Wissen Sie, ist kein Geld im Haus, fliegt die Lieb zum Fenster raus. Huch, so ein Spruch. Ich denke ja, ab eine bestimmte, wie heißt es, Einkommensgrenze sollten sie die Leutchen untenrum zunähen. Ja, sterilisieren oder am Piepern abhauen. Bringt ja nichts. Die Taten, die ja lieb haben, die Maike. Doch, doch, volle Kanne. Aber Mutterliebe, sag ich immer. Mutterliebe ist Frühstück plus Zeit. Und Zeit ist Geld. Oder andersrum. Geld ist Zeit. Und Geld hatten sie eben nicht. Robert konnte den Hof nicht halten und denn eben seine Frau auch nicht. Eines Tages, noch vorm Frühstück, war sie weg. Ist kein Geld im Haus, fliegt die Lieb. Ah, bla bla. Ich wollte die Maike ja zu mir nehmen, aber Robert sagte, dann tät er nur komplett gescheitert sein. Und Maike wollte es auch nicht. Hat immer schon ihren eigenen Kopf. Sag mal, darfst du denn das überhaupt? Kriegst da keinen Ärger, so mitten in der Dienstzeit in der Kneipe? Naja, muss ja selber wissen. Jedenfalls, ich kann auf die Bibel oder das Parteibuch bestätigen. Das Mädel ist nächtens auf dem Hof da rumgekraucht. Sonntags. Weiß ich genau. Und ich war auch blitznüchtern, weil Sonntagsfilm, Liebesdreck und so. Aber ich kann das gut leiden. Und wenn ich was leiden kann, dann trinke ich nichts. Ja, ja, schade drum. Noch Fragen? Wow, wow, wow. Hat denn hier nicht einer mal keine Töle? Das ist ein Hund als eine Bürgerwehr. Die Höfe liegen abseits, dagegen geht's nicht gut. Dauernd Einbrüche, schnell rein, schnell raus. Ein bisschen Stütze lässt auch nicht viel Luft für Moral. Zack, der dritte Blitzer. Mann, Chefin, hier ist 50. Wie furchtig sind Sie denn? In der Kneipe. Der befragt die in der Kneipe. Nicht zu fassen. Und? Ruth Schneider ist praktizierende Alkoholikerin. Na, Prösterchen. Nur reicht's. Ich bin die Letzte, die Snaps verteidigt. Aber die alte Dame kam nüchtern an. Eine ganze Nacht nüchtern. Nur eine halbe Stunde länger und die wäre uns kollabiert. Was sollt ihr denn machen? Wunderheilung? Wir sind übrigens da. Sicher? Ja, mein Navi irrt sich nicht. Das kann unmöglich sein. Na, wieso? Sieht doch gut aus. Hecke im Fassonschnitt, blitzweise Fassade und mal nicht die übliche Ruine. Na eben, kein Säuferstutz im Rasen mit der Nagelschere. Hey, bleiben Sie im Wagen. Wir gucken uns die Sache erst mal an. Keine Vernehmung, wir observieren? Eins nach dem anderen. Ich mache mir gern ein Bild, bevor ich frage. Ah, verstehe. Sie wollen das schlimme Vati-Tochter-Verhältnis in Bewegung sehen. Das scheint ja so schlimm nicht zu sein, sehen Sie doch. Ja. Nee, Papa ist im Jogginganzug. Passt doch wieder. Der Dresscode für den Mann an der Flasche. Ja, aber der joggt wirklich. Er joggt? Ja, Mann, sehen Sie doch mal hin. Das sind doch nicht die Spasmen eines Trinkers. Das sind Aufwärmübungen, Stretching. Ja, und da bitteschön. Ja, da laufen Sie doch auch schon. Vati mit Maike einträchtig durch Wald und Flur. Hatten Sie einen Vater, der mit Ihnen laufen ging? Angeln. Ich hätte ihn dafür erschlagen können. Also in jedem Fall ist das hier nicht der Sufke, den kleinen Maike uns beschrieben hat. Getrennte Befragung. Sie, Maike, ich den Papa. Okay? Mein Bestes. Herr Schneider, hallo. Maike, Entschuldigung. Moment, warten Sie doch mal. Entsetzlich, ja. Ich hab davon gehört. Aber was haben wir damit zu tun? Und wieso soll meine Tochter hier nie mit dabei sein? Ich hab nichts vor ihr zu verbergen. Schon gut, Papa. Wehenen Jatten. Ja. Ah, nö, Maike. Ich bin nicht so der Frischluft-Fan. Zeig mir doch lieber mal dein Zimmer. Nee, keine Chance. Maike, bitte. Mom! Maike. Okay, Treppe hoch und nach dem Klo die zweite rechts. Im Prinzip richtig, Maike. Immer schön eine Tür zu. Ich hab meine Bude damals auch verrammelt wie die Area 51. Schon, hier muss keiner tun. Nicht leicht, wie? Seit wann sind Sie mit Maike alleine? Seit 11 Jahren. Ich glaube, wir können uns den Aufwärm-Smalltalk sparen. Ich smalltalke nicht, ich bin im Dienst. Aber Sie haben recht, es geht doch direkter. Wo waren Sie am Mittwoch, den 17.09.? Hier, ich bin immer hier. Kann das jemand bezeugen? Der Nachbar ist auch immer hier. Das heißt Donnerstag, manchmal nicht, da sind wir auf Ämtertour. Sie hat es wieder getan, richtig? Sie hat was wieder getan? Ich bin ein saufendes, prügelndes, gefühlskaltes Monster. So hat sie mich Ihnen nur dargestellt. Ihre versoffene Großmutter dürfte ihr dabei nach Kräften assistiert haben. Sind Sie eins? Ja, ich hätte sie besser schützen müssen. Aha. Wovor? Vor ihrer Mutter. Ich hätte sie früher rausschmeißen sollen. Anzeigen, einsperren, zwangseinweisen. Hauptsache weg. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Wieso? Weil nicht sein kann, was nie sein darf? Da denken Sie jetzt also schon genauso wie Maike? Ich hab gesoffen. Ich hab sie geprügelt. Ich bin schuld. Ja, wo Sie doch stets der liebende, fürsorgliche Vater waren. Ne? Ihre Tochter hat sich bei den Backpfeifen nur einfach mal im Absender geirrt. Sie ist schwer traumatisiert, Frau Dr. Kleberg. Sie spaltet ab, halluziniert sich die Welt zurecht. Offenbar ist es für sie leichter, einen Drecksack als Vater zu haben, als eine verkommene Mutter. Soll ich das alle paar Minuten richtigstellen? Ich lebe mit ihr, Frau Kleberg. 24 Stunden am Tag. Na, aber klar, Sie glauben mir kein Wort. Mütter sind tabu. Frauensolidarität. Die Dame vom Jugendamt reagierte nie anders. Anfangs jedenfalls. Ja, aber dann war sie ja glücklich mit Ihnen einer Meinung. Weg, weg, weg. Das Kind braucht keine Mutter. Ja, jedenfalls keine Soziopathin. Soziopathin? So, so. Ja. Lesen Sie nach. Lassen Sie sich die Krankenakten kommen. Eine klinisch-pathologisch antisoziale Persönlichkeitsstörung. Meinen Sie wirklich, die können nur Männer haben? Was wird das hier eigentlich? Ermitteln Sie noch oder tagt mal wieder der Frauengerichtshof? Ich werde mal sehen. Herr Schneider, ich hatte mehr als genug mit Vergewaltigern und Frauenschlägern zu tun. Die sind widerwärtig, sicher. Aber wissen Sie, wer noch widerlicher ist? Kluge und eloquente Vergewaltiger und Frauenschläger. Ich bin nicht clever, Frau Kleberg, Frau Dr. Kleberg. Und ich bin kein Frauenfeind. Kein Frauenfeind. Hinsetzen, Schneider, setzen Sie sich hin und beruhigen Sie sich. Los, Hände auf den Tisch, hey, aber dann... Hey, Rappeck, die Waffe runter, was soll das? Naja, also ich dachte, also ich habe eben... Hab ich doch gesagt, dass er dauernd rumbrüllen tut. Immer nur voll krass und am Rumbrüllen. Du hältst jetzt einfach mal den Mund, Maike, okay? Einfach mal den Mund. Morgen in meinem Büro kannst du reden, 9 Uhr pünktlich. Na, dann sage ich, dulde nicht, dass Sie in diesem Kasernenhof tun. Und Sie auch. Klar, dass es für Sie nicht leicht ist, noch einmal in diesem Haus zu sein. Aber Sie kennen sich aus und wir müssen wissen, was fehlt, was verändert wurde. Alles, was Ihnen auffällt. Und wenn ich nicht spure, lochen Sie mich wieder ein und gehen in die Kneipe? Nein. Heute würde ich bestimmt nur einen schnellen Kaffee an der Tanke nehmen. Schade, dass aus unserem Film nichts wird. Echt schade. Ja, wie Sie meinen. So, hier also das Studio. Was fehlt? Was ist anders? Alles. Alles? Alles fehlt. Na gut, die Tische und die Bildschirme sind noch da, aber die Rechner, die Festplatte, das Schnittpult und... Warte. Klar, der Koffer mit den Objektiven. Fette Beute. Glückwunsch, die Herrschaften. Der Wert in etwa? Materiell oder ideell? In Zahlen. Ideell bin ich nicht so gut. 50, 60.000 vielleicht. 30.000 auf dem Schwarzmarkt. Für ein paar Computer? Die Objektive. Leica, Zeiss, feinste Ware. Tim ließ sich da nicht lumpen. Seine Schwanzverlängerung, sagte ich immer. Hübsch. Was sagten Sie sonst noch zu Herrn Fengler? Nun konstruieren Sie immer nichts. Da gab es keinen Zoff zwischen mir und ihm. Jedenfalls keinen, weshalb ich ihn umbringen müsste. Rein inhaltlich, ja, ich weiß. Ja, ich habe hier im Dorf gedreht. Eigentlich nur Schwenkfutter. Schwenkfutter? Atmosphäre. Ah ja. Bilder für zwischendurch. Jedenfalls hat sich das Zeug über die Jahre zu einer Art Langzeitdoku zusammengeschoben. Mein erster eigener Film quasi. Aber er bestand darauf, dass es sein Ding war, weil hier gedreht, mit seinem Equipment, seinem Dorf. Das war's, mehr nicht. Und das Material? Hab ich ihm sämtliche hergeschleppt. Er sollte mir beim Rohschnitt helfen, ich blöde Kuh. Naja, scheiß drauf. Ist ja nun sowieso alles weg. Könnte jemand daran Interesse haben? Klar. Fiese Frage. Klar könnte da jemand Interesse dran haben. Was denken Sie, warum ich Filme mache? Ich meine, sind Bilder dabei, die jemandem unangenehm sein könnten? Die Wahrheit ist meistens unangenehm. Ah je, die gute alte Wahrheit. Na hoppla, höre ich da Sarkasmus, Morten? Sind Sie tatsächlich schon so alt und abgefuckt, bei so einer Vokabel zu schmunzeln? Ich schmunzele? Jawohl. Dann bin ich wohl tatsächlich alt und abgefuckt. Aber Ihr Material, wirklich nichts mehr vorhanden? Kein bisschen auf dem privaten PC? Ah! Scheiße, ich brenne! Also Unfug, das ist Ihr Rucksack. Aber da ist mein Handy drin. Für meine Karten. Ja, Sie sind erledigt. Raus hier. Hat das Haus einen Hinterausgang? Links am Bad vorbei. Ja, na bitte. Entschuldigen Sie, aber das, ich krieg nicht jeden Tag einen Molotow durchs Fenster, Arschloch. Ah, zu, die Tür ist zu. Na, dann machen Sie doch, was Sie sonst so machen. Die Knarre raus und einfach raufballern. Funktioniert doch nur im Film. Außerdem ist die von außen verrammelt. Wir verbrennen. Jemand hat da was davor geklemmt. Wir verbrennen. Noch nicht meinen eigenen Film. Ja, den verbrenne ich einfach mal so. Nicht so lange Ruth Schneider in der Nähe ist. Du aber mal hör bloß raus hier, ab in den Garten. Danke, Ruth. Oh, danke. Danke. Sie sind ein Engel. Ja, höre ich dauernd. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nee, aber der Hund. Die haben ihn erschlagen. Spurensicherung rast noch ein bisschen das Umland ab, aber hier haben die Löschzüge jede Reifenspur zermanscht. Haus weg, Spuren weg, tralala. Haben Sie Unterkunft und Personenschutz für Frau Herrmann organisiert? Klar, habe ich. Na gut, dann bringen Sie die Frau hin und danach legen Sie sich auch ein paar Stunden aufs Ohr. Wir sehen uns morgen früh im Büro. Aber ich will in kein Hotel. Leute, wir können doch nicht vor denen kuschen. Wie wär's mal mit Rückgrat, mit ein bisschen Haltung? Schatzi, das ist hier nicht die Bambi-Verleihung. Jetzt mal raus aus der Pose und rinnen Schlafanzug. Ab in Wagen, sag ich. Und das ist hier keine Bitte. Ich bin nicht ihr, Schatzi. Und wenn wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, dann... Ja, los hier. Hey! Nacht, ihr meine. Nacht, Rebek, Frau Herrmann. Das ist nicht die ganz große Story. Wird das hier sowas, Morten? Bitte? Das Dorf ist nicht unbedingt Mitte links, aber so rechts auch nicht. Ja, Ihre Landsleute in Sachsen sind ja so rechts auch nicht. Okay, ich informiere das BKA, den BND, Verfassungsschutz. Moment, ja, worauf wollen Sie denn noch warten? Bis hier alles Sieg heil blöd? Jetzt klingen Sie wie Emily. Ich klinge nicht wie die Hermann. Ich habe nur Angst, Morten. Scheißende Angst. Ich bin Provinzbulle, kein Großpolitiker. Der Täter sicher auch nicht. Vielleicht nutzt er nur die politische Wetterlage. Das glauben Sie? Das hoffe ich. Tja. Na dann, gute Nacht. War das jetzt Resignation oder wollen Sie wirklich ins Bett? Weiß nicht. Beides. Bis morgen, Morten. Kein Job. Jeder Zweite leistete einen Offenbarungseid. Die Frühschwangerschaften von Teenagern häufen sich. Denn wer schwanger ist, kann bleiben. Muss nicht auf Jobsuche in den Westen. Auch wenn hier keine Lehrstelle oder Arbeit zu finden ist, ein Zuhause ist immer noch besser als die bayerische Systemgastronomie. So aussichtslos die Lage, man weiß immer noch zu feiern. Doch Lebenslust oder schon Galgenhumor? Fließt der Alkohol... Nichts gegen Dokus, aber wenn ich ihn im Tee hab, komm ich ohne besser rüber, ehrlich. Tja, Emilys Wahrheit... Wie die Motive im Film, so das Motiv der Macher. Können wir noch mal zurück? Hallo? Was machen Sie denn hier? Es ist 4 Uhr in der Nacht. Bei Ihnen ja auch. Guten Morgen, Frau Dr. Kleeberg. Snaps wollte mit mir Karnevalsvideos gucken. Wer kann da schon Nein sagen? Ne? Karnevalsvideos? Mit bei Emily und Fengler. Ich denke, da gibt's nichts mehr. Eine frühere Arbeit. Gebrochen Deutsch, ein Film über Land und Leute ohne Land in Sicht. Müsste ihr Lalddeutsch heißen, hat aber bei allen Major-Festivals abgeräumt. Massenhaft Preise und sind auch ein paar Schnipsel mit bei, die das Dorf zeigen. Auch unsere Maike. Will ich sehen, aber gibt's noch Kaffee? Viel Kaffee? Kaffee ist seit 2 Uhr aus. Ich kann Ihnen aber Red Bull anbieten. Nebenher haben Sie Schneiders Angaben zu Maikes Mutter überprüft? Ja, haben wir. Schneider sagt in diesem Punkt die Wahrheit. Ein harter Borderline-Fall. Sie ist schon ewig in Behandlung, geschlossene Abteilung. Maike scheint sich da wirklich was zurechtzuspinnen. Ihre Großmutter ja dann wohl auch. Morten, oder wie sehen Sie jetzt Ihren Vernehmungsumtrunk? Alles Lüge? Naja, Lüge. Angenommen, Sie, Frau Kleeberg, hätten eine Tochter. Ja. Ihr Schwiegersohn behauptet, dass die tief gestört ist und sogar die Enkelin prügelt. Ihre Tochter aber sagt das Gegenteil. Oh. Und das ist nicht mal gelogen. Abspaltung gehört zu diesem Störungsbild. Er ist schuld, sagt sie. Er ist das Schwein. Wem würden Sie glauben? Okay, verstanden. Die arme Frau glaubt, was sie glauben will. Die arme Frau? So überlegen, Frau Kleeberg. Wie ich hörte, haben Sie Snyder hart rangenommen. Rapix zog sogar die Waffe gegen ihn. Oh, mal halblang, ja? Das ist ja wohl was ganz anderes. Ach ja? Ich hab's kapiert, von der Jorgensen. Ja, und das Alibi, Rapix, was ist denn mit Schneiders Alibi? Haben Sie da was rausgefunden? Um die Zeit? Mike, morgen. Aber für den Brandanschlag kommt er wohl kaum in Frage. Da waren wir bei ihm. Hm. Ja, zwei Fälle, zwei Täter mindestens. Na, also los, was macht denn unsere Maike in diesem Film? Karnevalsprinzessin. Ah, das wollte ich auch mal werden. Sie? Ja und? Ich war auch mal jung und 20 Kilo weniger. Ich hielt das für eine Riesenehre. Maike nicht anders. Hier bitte, Film ab, wie wir aus der Branche so sagen. Ja, die Maike Schneider bin ich. Und das tut mir voll die Ehre sein. So Prinzessin und so. Und das ist meine Maike. Meine kleine Armleuchter. Meine kleine. Und ich bin hier die Königin Oma, bin ich. Und das Dekolleté, das hat sie von mir. Das ist also, naja, meine Oma. Und Maike, du so als Karnevalsprinzessin, willst du uns vielleicht etwas mitteilen? Hat die Karnevalsprinzessin eine kleine Botschaft? Ja, klar. Also, ich danke meinem Vater und meine Mutter. Nee, meine Oma. Und die Jüngste, von der ich nämlich voll der Fan bin und so. Und ich wünsche mir, dass es mit die Jobs wieder was wird. Und Rewe wieder aufmacht. Und Burger King, Alter. Und das wünsche ich für uns alle. Ja. Alles gut, Maike. Wenn du willst, machen wir eine Pause und du kannst dich... Ich bin so hässlich, dass es nur noch von meiner Blödheit übertroffen wird. Nein, Maike, bist du nicht. Dann guck mal Internet. Das sagen die da zu mir. Alle. Fast alle. Und überall posten die Schnipsel in YouTube und auf Facebook. Icke mit meinen abgekauten Fingernägel und die ganzen Flecke auf mein schönes Kleid. Und Oma mit der Pulle in der Hand. Meine Rede haben die einen Loop auf endlos gestellt. Dabei war ich voll gut vorbereitet. Nur eben so krass Lampenfieber. Und die Flecke, die waren ja keine Kotze, Alter, wie die da immer runtergeschrieben haben. Die waren von... Mann, wat weiß ich. Jedenfalls nicht Kotze. Trolle, Maike, mach da ne Strauß. Trolle? Ja, Idioten, die anonym über alles und jeden pöbeln. Einfach ignorieren, nie lesen. Aber die anderen lesen das doch. Ich hab mein Facebook doch schon lange ausgemacht. Und wenn ich einwerfen darf, ist das heute für ein junges Mädchen wie Maike nicht etwa nur rufschädigend, es ist nach gerade eine soziale Isolationshaft, Einzelzelle. Dieser Film ist keine Dokumentation, ist eine Denunziation. Ich denke, dass meine Mandantin sich auf ihren eigenen Wunsch und ich darf anfügen gegen meinen Rat nun hinreichend erklärt und kooperativ gezeigt hat. Sehr geehrter Herr Benninghaus. Dr. Benninghaus. Bleiben wir doch auch in den Details genau, Frau Dr. Kleeberg. Herr Dr. Benninghaus, selbstverständlich haben Herr Schneider und seine Tochter das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen, jeden Anwalt, selbst Sie. Nur ich erinnere, ermitteln wir hier in einem Mordfall. Beraten Sie Ihre Mandanten nach Kräften, aber behindern Sie die Ermittlungen nicht. Der Stil und der Inhalt der Vernehmung ist allein unsere Sache. War ich deutlich? Vollkommen. Und wie ich weiß, pflegten Sie diesen Kommandoton ja auch schon Herrn Schneider gegenüber. Und weil meine Mandantin in ihren Antworten ebenso unmissverständlich und bestimmt sein möchte, werden Sie sicher verstehen, wenn wir jetzt gehen und uns beraten. Kommst du, Maike? Wieso war ich nicht deutlich? Jetzt bin ich nicht nur blöd und sehe scheiße aus, jetzt nuschle ich auch noch, oder was? Kein bisschen. Sag mal, der Film, zu dem du die Schnittlisten gemacht hast, war der so ähnlich wie der hier? Naja. Genau darüber werden wir in Ruhe nachdenken, nicht wahr, Maike? Und dein Vater, der bittet dich darum. Und er hat recht, wir wollen hier doch keinen Unsinn erzählen. Du hast ja gehört, es soll ein Mordfall sein. Gehen wir? Also, dein Vater wartet. Okay. Achso, übrigens, nur fürs Protokoll. Sie konnten sicherlich meinen letzten Worten entnehmen, dass Herr Schneider Ihnen derzeit noch nicht zur Verfügung steht. Ich habe das Mandat erst heute Morgen übernommen und der Gesetzgeber räumt mir angemessene Zeit ein, mich einzuarbeiten. Aber keine Sorge, Frau Kleberg. Frau Doktor. Frau Dr. Kleberg, Sie hören von mir. Das heißt, sofern es Ihnen und Ihren Filmvorführern gelingt, auch nur irgendeinen begründeten Tatverdacht vorzulegen. Viel Glück und guten Tag. Naja, tschüss auch dann. Tut mir echt leid und so. Schon gut, Maike. Chefin, haben Sie gerade die Tasse an die Wand gefeuert? Hab ich. Und? Was dagegen? Das war meine Tasse. Ich kaufe Ihnen eine neue. Das war eine Tasse von meiner Oma. Das war eine Sammeltasse. Herrgott, dann sammle ich Ihnen eine. Was wissen Sie über diesen Arsch, diesen Benninghaus? Woher kommt der so plötzlich? Berlin. Rauer und Benninghaus. Fette Kanzlei. Ziemlich große Fälle. Wie, Sie kennen den? Ja, habe ich unterm Tisch gegoogelt. Vielleicht war das schon der Fehler. Die Wahl des Anwalts. Schneider wird ihn kaum mit den paar Kröten der Prozesskostenhilfe hergelockt haben. Der wurde ihm spendiert. Oder er hatte was zu verkaufen. Filme zum Beispiel. Schneider war anfangs kooperativ. Ich hätte ihn kriegen können, hätte ich Idiotin ihn nicht so zusammengefaltet. Ich hab's vermasselt. Ich bin so auf 180. Ich brauche sofort einen Beißknochen. Einen Snaps? Nee, ich weiß nicht. Was? Linke untere Schublade, wie überall auf der Welt. Ist der Obduktionsbericht schon da? Ja, habe ich Ihnen gemailt. Und da war noch ein Anruf von Kaufland. Sie sollen zurückrufen. Organisieren Sie sich jetzt Ihren Wochenendeinkauf über den Dienstweg? So ähnlich. Sie sind dem Mail hinterher? Ja, nur so eine Idee. Hier gibt's nicht so viele Läden, die so große Mengen auf Lager haben. Obwohl? Obwohl? Snaps? Es denkt, es hat den toten Blick und nagt. Rappig. Liebe Kathi, könnten Sie das für mich übernehmen? Ja, weil im Kaufmannsladen nach Mehl fragen ja die richtige Aufgabe ist für Clean Kathi oder was. Snaps, was haben Sie vor? Das wollen Sie lieber nicht so genau wissen. Vertrauen Sie mir? Nein. Vernünftig. Aber gut wäre, wenn Sie mir heute Nacht mit ein bisschen Verstärkung aushelfen könnten. Bis dann. Die Damen. Morten, Sie bleiben hier. Sie sagen mir jetzt sofort Snaps. Aber ist das nicht eine Straftat? Oder eine Anstiftung zur Straftat, oder wie das heißt? Ja. Wo steht bei Ihnen der Kaffee? Ich habe nur Tee. Und wo finde ich den? Hä, was soll das? Wollen Sie bei mir einziehen? Nur für eine Nacht, hoffe ich. Und wo wohne ich? Sie gehen wieder zurück ins Hotel und unter Personenschutz. Ich sehe hier nur grünen Tee. Ich trinke auch nur grün. Großer Gott. Na gut. Haben Sie nachgedacht? Muss ich nicht. Ich kenne meinen Film. Kartbahn, Ökohof, Karnevalsverein, Aral, Pferdehof, totes Freibad, Sonnenstudio Miami, Brachland, toter Jugendclub, toter Lehrer Kindergarten. Das war's auch schon. Jetzt lassen wir mal die Toten ruhen. Was meinen Sie, wo ist noch was am Leben? Sie meinen, wo ist noch Geld? Ja, oder so. Ökohof? Kartbahn? Sonnenstudio? Alles im freien Fall, selbst die Tanke. Karnevalsverein? In Ihrem letzten Film haben Sie Maike als Prinzessin vorgeführt. Vorgeführt? Mhm. Wollen Sie, dass ich schön und aufrüsche? Ich zeige, was ist und nicht, was gewünscht wird. Ich schone da keinen. Auch keine 17-Jährige. Ja, ich weiß. Aber lassen wir das jetzt. Wo tagt der Verein? Na, wenn dann... Scheiße, jetzt, wo Sie es sagen. Er tagt im Pferdehof, klar, wo sonst. Und so ein Pferdehof lebt nicht von dem bisschen Ausreiterei der Laufkundschaft, sondern vor allem von der Pflege von Pferden. Teuren Pferden. Luxus, den sich hier niemand leisten kann. Ein paar Leute aus Berlin oder Potsdam aber schon. Haben Sie da Veranstaltungen gefilmt? Klar, ja, sag ich doch. Leute, Gesichter, vielleicht auch als Zwenkbeilage? Schwenkfutter. Als Schwenkfutter den Parkplatz, die anrollenden Wagen, Nummernschilder? Ja, glaub schon. Ein bisschen Atmo muss sein. Ja, kann sein, dass wir wegen Ihrem bisschen Atmo fast verbrannt sind. Liebe Emily. Sie meinen, ich habe da zufällig wen erwischt? Möglich. Also wie abgesprochen, Sie nehmen jetzt Ihr Telefon und rufen bei dieser Pferdefarm an. Lassen Sie sich bis zum Chef durchreichen. Der Mann heißt Neumann. Benno Neumann. Und was sage ich da gleich noch zu Benno Neumann, also so genau mal? Dass Sie eine Sicherungskopie des Filmmaterials in einer was weiß ich, Daten klaut, aufbewahrt haben und verhandeln wollen. Und dann? Dann legen Sie auf und gehen nicht mehr ran. Ich verhandle nicht. Auf keinen Fall. Verstehe. Sie wollen, dass die irgendwie reagieren. Stopp mal! Wenn die nicht wissen, wo ich zu finden bin und nicht rangehe, kommen die als erstes in meine Bude. Das ist der Plan. Und wenn die wieder nur einen Molly reinhauen? Kann ich wenigstens ein paar Sachen mitnehmen? Sie werden es nicht glauben, aber es gibt Dinge, die mir lieb und teuer sind. Dass ich in der Wohnung bin und verbrennen könnte, daran denken Sie nicht, Sie Menschenversteherin. Aber ja, nehmen Sie mit, was Sie wollen. Entschuldigung, tut mir leid. Schon gut. Hier, das Telefon. Los geht's. Naja. Was? Und wie sage ich das? Das ist meine erste Erpressung. Hat man da nicht Stimmenverzerrer oder sollte ich nicht wenigstens so flüstern? Es heißt doch, flüstern ist schlecht zu identifizieren. Emily, das ist diesmal kein Film. Kein Film. Mann, oh Mann, was für ein öder Job. Hier passiert ja überhaupt nichts. Bei mir auch nicht. Nichts. Wieder nüscht. Nur eins ist klar, ich klaue nie wieder. Ist ja ein Hammer, wo die hier überall Kameras haben. Kaufland is watching you. Sie haben schon mal geklaut? Oh, niemals. Hier kauft einer Mehl. Der 4 Tüten. Wir suchen noch mindestens das 10-fache, eine halbe Palette. Suchen Sie weiter. Ha, hier. Was? Na, erwischt, ich hab einen, der klaut. Rabeck. Ah, ja, eine halbe Palette. Ich guck mal jetzt nach Parkplatzvideos. Vielleicht hat ja einer direkt von der Warenannahme rausliefern lassen. So, warte mal. Ha, scheiße, ich glaub's ja nicht. Die Oma war's, Ruth Schneider, hier. Lässt sich das Zeug ans Taxi kamen, Trinkgeld leicht angedeuteter Knicks, Jans Grand Dame. Das kann doch nicht. Ja, Chefin? Schnaps, halten Sie sich fest, was ist denn das für ein Lärm bei Ihnen? Können Sie mal leiser machen? Chopin lärmt. Observation muss nicht traurig sein. Was gibt's? Der Spur des Mehls gefolgt. Wir haben ihn, Sie werden's nicht glauben. Ruth Schneider? Das ist geraten. Nein, der Magen. Ah, ja klar, mal wieder das geniale Bauchgefühl. Der Mageninhalt. Und zwar von Fengler. Lesen Sie den Obduktionsbericht. Cyanidin und nicht zu knapp. Vergiftet? Fengler wurde erschlagen. Ja, immer eins nach dem anderen, wie der Deutsche sagt. Cyanidin ist Holunder und Großmutter Schneider brennt einen ganz hervorragenden Schnaps davon. Da wird man schnell, wie heißt es, zur hilflosen Person, zu einer ganz hilflosen. Sie muss ihn eingeladen und ihn sich zurecht gefeiert haben. Aber warum? Weiß ich noch nicht. Irgendwas mit Maike nehme ich an. Im Deutschen gibt es doch diese Wendung, dass man nicht sein Gesicht verlieren will. Sie sollen mit dieser Sprüchehuberei aufhören. Wie Sie wünschen. Jedenfalls hat Maike ihr Gesicht auf dem Festwagen verloren und Fengler das seine dann eben auch. Hammer, spitze Seite. Ist aber nur eine Vermutung. Egal jetzt. Wir nehmen Sie hopp. Das tun Sie bitte nicht. Noch nicht. Sonst sitze ich sinnlos hier und wir lösen nur den halben Fall. Ich schlage vor, Sie lassen die Schneiders einstweilen beobachten und kommen zu mir. Geteilte Molotows sind halbe Molotows. Ja, aber das Haus ist doch schon längst mit Einsatzkräften umstellt. Also gut, dann machen wir das so. Erst die Pferdebande, dann die Schneiders. Viel Glück. Danke. Ich mache jetzt wieder ein bisschen lauter, ja? Was? Wir schnappen die uns nicht? Und das lassen sich so einfach von Morten sagen? Also wenn ich Chef wäre, dann... Ja, dann wären Sie aber auch nicht lange Chef. Holen Sie sich Kaffee und was zu essen. Es könnte eine lange Nacht werden. Was? Was? Ach, alles gut, nur der Wecker. Was? Schichtwechsel. Sie schnarchen übrigens. Ob ich auch schnarche, wenn ich alt bin? Ich bin nicht alt und ich schnarche mitnichten. Haha, tun Sie wohl. Sie schnarchen und reden im Schlaf. Keine Spur. Wie spät ist es? 3. Und? Man nischt und. Alles ruhig. Und ich rede im Schlaf? Was denn? Höllisch versaute Sachen. Was? Nein, tun Sie nicht. Ein Scherzchen im Dienst. Ich habe übrigens, während Sie schliefen und versaut, dass Sie geredet haben, geschuftet und den kompletten Pferdehof durchgejubelt. Mann, wie kann man seinen Gaul bloß Plautzmaus nennen? Plautzmaus auf Sieg. Würden Sie so wetten? Radbeck, bitte sagen Sie mir jetzt was zu den Besitzern oder ich übernehme die Schicht und Sie schlafen. Schwierig mit den Besitzern. Firmen, Gruppen, juristische Personen. Die versuchen zu verschleiern, wo sie können. Aber drei habe ich rausgefunden. Zwei Männer, eine Frau. Snaps lag richtig. Alle tief rechts im Spektrum. Die damals so ja mal kandidiert, war aber selbst den Rechten zu rechts oder zu blöd. Geht das? Was scheint so. Shitstorm aus den eigenen Reihen. Was wird das hier? Eine Art Geheimbund? Eine Loge? Keine Ahnung. Finden wir raus. Stand der Wagen schon vorhin da? Welcher Wagen? Auf 13:30 hinter dem Sperrmüllcontainer? Der Passat? Die scheiß Pferde. Ich hätte nicht, also... Da sitzt doch jemand drin. Raus hier. Waffe entsichern. Zugriff für das SEK? Ja, nein. Noch nicht. Ist das harmlos, sind wir aufgeflogen. Wir machen das. Bleiben Sie hinter mir. Ja. Hintern runter, Rabeck. Bewegen Sie sich tief hinter dem parkenden Wagen. Ja doch. Sie sind da einfach bodennäher gebaut. Was soll das denn nun schon wieder heißen? Nüscht. Gute Beinlänge. Also, wenn man gerne pirscht. Ich pirsch Ihnen gleich eine. Ruhe jetzt. Motorhaube noch warm? Steht noch nicht lange. Der pennt. Der pennt doch nur. Psst, ich öffne die Tür. Sie geben mir Deckung. Okay, aber ich sage, der pennt. Polizei! Steigen Sie aus dem Wagen! Frau Dr. Kleeberg, gut, dass Sie da sind. Schneider? Was haben Sie hier zu suchen? Steigen Sie aus! Kann das nicht. Nicht aussteigen? Vorsicht, Brandsatz auf dem Beifahrersitz. Das alles, ich kann das alles nicht mehr. Nehmen Sie mich fest, sperren Sie mich weg. Ihre Hände, ich will Ihre Hände sehen und dann langsam raus aus dem Fahrzeug. Was ist mit Ihrem Anwalt? Soll ich Herr Benninghaus anrufen? Ich scheiß auf Benninghaus, diese ganze Bande. Alles gut, beruhigen Sie sich. Rebecca, die Handschellen. Ja. Sie wollen also reden, Herr Schneider? Ja. Namen, Adressen, alles, was Sie wissen? Die ganze Geschichte, ein Geständnis, Herr Schneider? Ja. Gut. Gut? Sie wissen ja nicht, wie gut das ist. Rappi, geben Sie Entwarnung und holen Sie Van de Jorgensen. Okay. Na, Jungchen? Na, gut. Jetzt meinen Handschellen. Nun hast du mir wohl doch bei der Mörderei erwischt. Wie? Sieht so aus. War nicht leicht, sag ich dir. Kann ich mir vorstellen. Aber ich hab's von Anfang an gesagt. Hast du. Mal nur so unter uns zwei Hübschen. Wie hast du mir dran gekriegt? Der Holunder ruht. Dein Snaps? Mhm. Scheiß Suff. Aber auch ein einsame Klasse, der Dreck, wie? Na, bringt ja nichts. Dann sage ich jetzt mal Klartext. Richtig, bringt ja nichts. Genau. Das ist unerträglich, Frau Dr. Kleeberg, mit welch menschenverachtendem Dilettantismus. Menschenverachtend, Benninghaus? Sie? Ja, jawohl, Sie konstruieren Sie, verschwörungstheoretische Zusammenhänge gegen Menschen, Frau Dr. Kleeberg, gegen Menschen dieser kargen, geschundenen Region, die sich engagieren. Mehl, ein paar Filmschnipsel, Holunderlikör. Das sind Ihre Indizien, ja, mit denen Sie die Errungenschaften unseres Rechtsstaats lächerlich machen. Ein alleinstehender arbeitsloser Vater mit seiner Tochter, eine sterbenskranke alte Frau, willfährige Opfer. Hallo? Selber Opfer. Gleich, Michael, gleich. Aber Kleeberg, ich werde diese Menschen gegen Sie verteidigen, mit aller Kraft vertreten gegen Ihre... Mich nicht, mich nicht. Bitte, Frau Schneider. Mich tust du nicht vertreten. Wenn ich was bis zur allergischen Reaktion hasse, dann Vertreter. Die jag ich mit dem Gartenschlauch vom Hof. Ich will hier aufsagen, dass ich eine Mörderin bin. Und aus die Maus. Frau Schneider, ich verstehe. Ja, mich verstehen Sie auch nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Meine Tochter und ich kündigen Ihnen hiermit das Mandat. Genau, fristlose Kündigung. Bang, Alter. Auf ein Wort, Familie Schneider. Frau Dr. Kleberg, ich ziehe mich einen Moment mit meinen Mandanten zurück. Nee, wir werden uns hier nirgendwo mehr mit Ihnen zurückziehen. Es ist... Ich denke, sehr deutlich formuliert, Herr Dr. Benninghaus. An Ihrer Stelle würde ich versuchen, einen Rest Würde zu retten, indem ich den Raum verlasse. So leise wie möglich. Machen Sie sich einfach einen schönen Tag mit Ihrem Pferd. Ja, grüßen Sie Sturmwind. Oder hieß der Gaul Volkssturm? Na, geben Sie ihm Zuckerle von mir. Ein Wortbeitrag von Ihnen, Frau Rabeck, dürfte ich wohl deutlich Ihre Kompetenz und Ihren Dienstrang überdehnen. Aber Sie, von der Jörgensen, gerade Sie faseln von Würde bei Ihrer Vergangenheit. Raus! In meiner gesamten Laufbahn als Anwalt wurde ich noch nie so... Kleberg, wir haben uns heute nicht das letzte Mal gesehen. Davon dürfen Sie ausgehen. Ja, das fürchte ich auch. Wir ermitteln bereits gegen Sie und Ihre Pferdefreunde. Die Anzeige geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Rabeck? Ja. Wenn Sie den Herrn zur Tür begleiten könnten? Gern, sehr gern. Handschellen, Chefin? Noch nicht, Kollegin. Das ist noch nicht. Unerträglich, Frau Dr. Kleberg. Unerträglich. Ah, sauber abgeferkelt, Mädel. Alle Achtung. Danke, Frau Schneider. Ich verstehe Ihre Erleichterung, aber das mildert nicht den Ernst der Situation. Sie stehen hier unter dringendem Tatverdacht einem Menschen... Tatverdacht? Herrje, ich war's. Wie oft noch? Gut, aber der Reihe nach. Ja, ja. Sie alle wurden bereits über Ihre Rechte belehrt und wir werden jetzt in je einzelnen Vernehmungen... Bitte, Frau Dr. Kleberg. Herrgott, kriege ich hier noch mal einen Satz zu Ende? Entschuldigen Sie, aber wir möchten gerne zusammenbleiben. Also, wenn das geht, bitte. Also, von der Jörgensen... Naja, unüblich, aber warum nicht? In Ordnung. Sollte ich auch nur den leisesten Verdacht haben, dass Sie die Unwahrheit sagen oder sich abgesprochen haben, geht's einzeln in die Zimmer. Bin ich verstanden worden? Ja, klar. Ja. Gut. Also, Frau Schneider, ich höre. Ja, na, das war so. Also, Fängler, das Aas, tat meine kleine Maike zusammenblöken. Verklagen wollt, dass er, nur weil sie auf Arbeit bissel was falsch gemacht hat. Bissel was falsch, Maike? Naja, also wie ich mir da auf die Funke-Marie vorbereitet hab, da hat der Herr Neumann... Benno Neumann, der Chef des Pferdehofs? Genau. Da hat er mir beiseite genommen und gefragt, ob ich nicht ein bissel für ihn mitkicken könnte. Also was der Tim da treibt und was da so für Filme macht. Und ob ich ihm nicht nebenher ein bissel was runterkopieren könnte. Das wäre auch mein Schaden nicht. 1.000 Euro wollt er mir geben. Und mit die Karnevalsprinzessin wärt ab dann auch kein Problem. Und Sie haben dann Tim Fenglers Filmmaterial verkauft? Nee, wie denn? Der hat mir doch dabei erwischt. Mein Gott, schnatt die Kleine gewähnt. Ja, das hab ich denn getan. Ich Idiot, hab an Neumann verkauft. Also später jetzt, danach. Für die gleiche Summe? Na, so ein Idiot war ja nur Oni. Nee, der 20-fache. Weiter? Na, dann bin ich zu Oma und hab's dir erzählt. Und gewähnt hat sie. Wegen bissel Film, muss ich ihr noch mal vorstellen. Ich also rüber zu Fängler, mit schicken Fläschchen Holunder und Topsoljanka. Und denn geredet und geredet. War auch ganz freundlich anfangs, aber denn, wie ich aufs Problem zu sprechen kam, wurde Äpsch. Hat schon gelallt, aber immer... Anzeige bleibt, selbst wie ich ihm angeboten hab, ihn von mein Erspartes zu entschädigen, gelacht hat er, mir mitten ins Gesicht, er lacht, und ob ich nicht weiß, was so ein Film wert sein tut, und da hab ich gedacht, bringt ja nichts, Ruth, du hast schon bei deiner eine Tochter haufenweise Mist gebaut, jetzt nicht auch noch bei die Enkelin. Ruth, dachte ich, jetzt kannst du was wieder gut machen. Was können sie dir schon, tat ich mal denken. Hast du wieso nur noch paar Tage? Ihr könnt man nämlich gar nicht. Es ist nicht so, Jungchen. Wenn jemand krank ist, sehr krank, ist es möglich, von der Inhaftierung abzusehen. Ja. Na bitte. Nur red mit mir nicht so wie mit einem Stock im Arsch. Steht ja nicht. Also, wo war ich? Ach ja. Lacht er mir ins Gesicht Ruhig bleiben, dachte ich. Gleich ist das mit deinem Grinsen vorbei. Hab mir entschuldigt und immer schön nachgeschenkt. Und wie er dann zu schielen anfing und wegsackte, hat's ja knallt. Immer rin in die Berliner Visage. Immer rin. Und die Tatwaffe? Der Hammer? War sein eigener. Lag auf dem Rasen rum. Ich hab'n in der Tasche mit bei. Ist alles dran. Fingerspuren, Blut, selbst vom Hund noch. Alles, was das Herz begehrt. Ja, habt ihr. Könnt ihr in eure Tüten machen. Sie haben auch den eigenen Hund erschlagen? Ach, der war schon für Dienstag zum Einschläfern angemeldet. Ja, hat er noch eine Wurst gekriegt. Und ich hab's selber gemacht. Ist auch persönlicher. Da lief schon der ganze Wahnsinn. Ja. Wir kamen aus der Sache nicht mehr raus. Ja, weil du bescheuert bist. Ja, na. Ich wollte dich da raushalten. Sollte die Kleine nur auch noch ihren Vater verlieren? Ja. Sowas von bescheuert. Ja. Ich hab Papa angerufen. Ich. Na, weil du auch bescheuert bist. Du solltest drüben vom Fernseher deinen Kakao trinken und nicht rüber hier latsch kommen. Gut, nochmal zurück. Sie haben Herrn Fengler erschlagen und was dann? Dann standen wir blöde da. Ja. Wer kam auf die Idee mit dem Mehl? Icke. Hat ich mal bei CSI gesehen. Oder Tatort oder so. Aber nun waren ja auch noch die Sicherheitskameras abzubauen, Fenglers Zeug abzutransportieren. Ja. Mhm. Der ganze Raubmord musste vorgetäuscht werden. Na, deshalb habe ich ja Papa angerufen. Das sollte wie ein Einbruch aussehen. Ja, na, meine Idee. Mhm. Hirnrissig. Die Brandanschläge? Das kam von Neumann. Der wollte sein Geld zurück und alles aufdecken, wenn ich ihm nicht garantieren könnte, dass es keine Kopien mehr gibt. Und das werden Sie vor Gericht gegen Neumann aussagen? Jedes Wort. Und noch mehr. Eine Menge mehr. Herr Schneider, Emily Herrmann und ich wären im Haus fast verbrannt. Ja, schlimm. Furchtbar. Aber ich hatte keine Zeit, vorher nachzusehen. Frau Kleberg und Frau Rappig waren ja kurz zuvor bei mir und ich hab's über die Feldwege gerade so geschafft. Die Hintertür war verrammelt. War sie nicht. Der Schlüssel steckte von außen und Fengler hatte ein paar Bretter vorgestapelt. Dämlicher Zufall. Tut mir leid, Jungchen. Ja, was das? Geht jetzt die Verhafterei los? Ja, sofort, Ruth, nur... Immer noch dieser muntere Ton? Sie werden am Ende Ihres Lebens eine verurteilte Mörderin sein. Ist Ihnen das wirklich klar? Sonnenklar, Mädelchen. Aber was mein Leben angeht, ach du liebes Bisschen, aber so Fragen stellt ihr euch ja heute andauernd. Mir fällt dann nur ein, nicht die Rede wert. Die hätten wir gleich bei der Geburt mit der Schippe erschlagen sollen. Ja. Können wir jetzt. Schwenkfutter. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Es spielten Morten Snaps van de Jörgensen, Michael Rotschopf, Kathi Rappeck, Nadja Engel, Dr. Kirsten Kleberg, Barbara Philipp, Emily Herrmann, Jördis Triebel, Dr. Benninghaus, Arndt Klawitter, Ruth, Maike und Robert Schneider, Marie Gruber, Mandy Rutzki und Axel Wandke. Ton und Technik: Alexander Brennecke, Susanne Bayer und Philipp Adelmann. Regieassistenz: Beate Becker. Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016.